Mauern aus Beton. Drüber thront der Stacheldraht. Große Villen in den Städten umgeben sich mit Stacheldraht. Hohe Zäune an den Grenzen. Stacheldraht.